weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Wein ich, mein Kind, die Tränen, die sind vergebens. La Paloma, oh hey, einmal muss es vorbei sein. Nur Erinnerung an Stunden der Liebe, bleib noch an Land zurück. Meine Braut ist die See, und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturm, wenn sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein? Ich schau hoch vom Mastkorb weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick zurück, darf kein Seemann schauen. Kap Horn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Seemann, gib Acht, denn strahlt auch ein Glück des Friedens. Hell in die Nacht, das leuchtet, das Ziel. Schroff ist ein Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Früher das geht, schlägt jedem von uns die Stunde. Auf Matrosen, oh hey, einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die See und das Meer. Gibt keinen von uns zu. Seemanns Braut ist die See, und nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturm, wenn sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Auf Matrosen, oh hey, La Paloma, ade.